Fett ist von allen Nahrungsteilchen die effizienteste und wertvollste Substanz. Die Atome sind so ausgefuchst aneinander gebaut, dass Fett im Vergleich zu Kohlenhydraten oder Proteinen pro Gramm doppelt so viel Energie bündeln kann. Wir benutzen es, um unsere Nerven damit zu ummanteln, wie die Plastikhülle um Elektrokabel. Durch diese Ummantelung sind wir so schnelle Denker. Einige wichtige Hormone in unserem Körper werden aus Fett gemacht. Und letztlich ist jeder einzelne unserer Zellen in eine fettige Membran eingehüllt. So etwas Besonderes wird geschützt und nicht beim ersten kleinen Sprint verjubelt. Sollte die nächste Hungersnot kommen und in den vergangenen Millionen Jahren gab es viele, ist jedes Gramm Bauchspeck eine Lebensversicherung. Auch für unseren Dünndarm ist Fett etwas ganz Besonderes. Es kann nicht, so wie die anderen Nährstoffe, einfach aus dem Darm ins Blut aufgenommen werden. Fett ist nicht wasserlöslich. Es würde die winzigen Blutgefäße in den Dünndarmzotten sofort verstopfen und in den größeren Adern wie Öl auf dem Spaghettiwasser schwimmen. Die Aufnahme von Fett läuft deshalb anders ab. Über unser Lymphsystem. Lymphgefäße sind für Blutgefäße so etwas wie Robin für Batman. Jedes Blutgefäß im Inneren des Körpers wird von einem Lymphgefäß begleitet. Auch jedes ganz kleine Äderchen im Dünndarm. Während die Blutadern dick und rot sind und heldenhaft Nährstoffe in unser Gewebe pumpen, sind Lymphgefäße dünn und weißlich durchsichtig. Sie holen gepumpte Flüssigkeit wieder aus dem Gewebe zurück und transportieren Immunzellen, um überall für das Rechte zu sorgen. Überall im Körper gehört die Lymphe eher zu den unterschätzten Schwächlingen, außer im Dünndarm. Hier hat sie ihren großen Auftritt. Alle Lymphgefäße laufen zu einem beachtlich breiten Gefäß zusammen und können das ganze verdaute Fett sammeln, ohne Gefahr zu laufen, verstopft zu werden. Dieses Gefäß trägt den schon fast mächtig klingenden Namen Ductus Thoracicus. Man könnte ihn mit den Worten vorstellen: Es lebe der Duktus und bringe uns bei, warum edles Fett so wichtig ist und schlechtes Fett so schlecht. Kurz nach einer fettreichen Mahlzeit sind im Duktus so viele winzige Fetttröpfchen, dass die Flüssigkeit nicht mehr durchsichtig, sondern weiß ist wie Milch. Wenn sich das Fett im Duktus gesammelt hat, macht es einen Bogen vom Bauch durch das Zwerchfell schnurstracks zum Herz. Edles Olivenöl oder auch billiges Fritteusenfett wird also direkt ins Herz gegossen. Anders als bei allem anderen, was wir verdauen, gibt es keinen Umweg über die Leber. Entgiftung von gefährlichem, schlechten Fett findet erst statt, nachdem das Herz alles einmal kräftig herumgepumpt hat und die Fetttröpfchen dann irgendwann zufällig in einem Blutgefäß der Leber gelandet sind. Die Leber beherbergt ziemlich viel Blut, weshalb die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass so eine Begegnung bald stattfinden wird. Aber zuvor sind Herz und Gefäße schutzlos dem ausgeliefert, was McDonald's und Co. zum günstigsten Preis erwerben konnten.